Weniger Gitarre auf dem Monitor. Schießen diese Augen und du erkennst es. Du siehst sie auch den Mund an, das Lächeln blendet dich. Mein Füßling ist es nicht, das alles wird so freundlich und so ergibst du dich. Herzlich tausend Augen, hör diese Köpfe drin, das wahre Gesicht in deiner Maske steckt und noch. No! Dankeschön. Der Entzug.